Sag, wer versorgt euch von den Himmeln und der Erde? Sag, Allah. Fürwahr, entweder wir oder ihr, die einen von uns, befinden sich in Rechtleitung oder in deutlichem Irrtum.